Aus Anlass des Monats des gemeinsamen Kampfes gegen die USA vom 25. Juni bis 27. Juli fand in Tschechien ein Solidaritätsmeeting, in Österreich ein Vortrag und in Nigeria eine Filmvorführung statt. Auf den Veranstaltungen, an denen die Persönlichkeiten der Parteien und Organisationen und die Massen in den betreffenden Ländern teilnahmen, betonten die Redner, dass die USA durch provokatorische Atomkriegsübungen die Lage der koreanischen Halbinsel verschlechtern, statt aus ihrer schändlichen Niederlage im vergangenen Koreakrieg Lehre zu ziehen.